Aus Anlass des 5. Todestages von großen Genossen Kim Jong-il fand ein Gedenktreffen der Besatzung des Schiffes Evo Pride unter tansanischer Staatsflagge am 5. Dezember im Hafen Chongjin statt. Die Teilnehmer legten an den Bronzestatuen von großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Stadt Chongjin, Bezirk Nordhamgyong, Blumensträuße nieder und verneigten sich davor. Auf der Zusammenkunft gab es Reden und wurde ein Brief an Genossen Kim Jong-un angenommen.